Predigttext steht in verschiedenen Stellen in 1. Mose. Ich beginne in 1. Mose 37, die Verse 3 bis 5. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn der Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt, und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Und Josef wurde zwei Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam. Die gebar ihm Asenat, die Tochter Putipheras, des Priesters zu On. Unternannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Und Jakob sandte Juda vor sich her zu Josef, dass dieser ihm Goschen anwiese. Als sie in das Land Goschen kam, spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goschen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Da sprach Israel zu Josef, ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. 2. Advent, gar nicht mehr so lange bis Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 2 Wochen, das geht ja noch relativ schnell. Und wir haben ganz bewusst dieses Thema gewählt für die Predigtreihe jetzt im Advent und in der Weihnachtszeit, das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen. Viele sprechen ja von Weihnachten bei dem Fest der Liebe. Und ich denke, da ist es gut, wenn wir auch durch diese Liebe, die in die Welt gekommen ist in Form von Jesus Christus, wenn du und ich auch verändert sind, das heißt, wenn sich das auch zeigt in den Beziehungen. Stell dir mal vor, das Leben ohne Beziehungen. Du würdest einfach nur arbeiten, du würdest schlafen, du würdest essen, aber es gäbe keine Beziehungen. Was würde da fehlen im Leben? Beziehungen sind so etwas Schönes, so etwas Wertvolles. Aber du und ich wissen auch, dass Beziehungen nicht einfach sind. Und durch das Kommen von Jesus Christus in diese Welt will er zum einen schenken, dass Menschen wie du und ich eine Beziehung haben können mit ihm, mit dem lebendigen Gott, aber auch, dass unsere Beziehungen auch mit anderen Menschen wirklich verändert sein können. So haben wir uns vor 2 Wochen etwas angeschaut, da ging es um das Thema ehrlich sein und gut kommunizieren. Das ist ein wichtiger Punkt dabei, wenn man wirklich gute, erfüllte Beziehungen leben will. Und wir hatten unter anderem da gesehen, wenn du an Jesus Christus glaubst, Jesus, der an Weihnachten eben gekommen ist, wenn du an diesen Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, dann kannst du und ich auch ehrlich sein, wenn es vielleicht für dich und mich manchmal unangenehm ist. Warum? Weil du und ich dann von Jesus Christus bereits vollkommen geliebt und angenommen sind. Das ist eine großartige Freiheit, ein Vorrecht, das wir in Jesus Christus haben. Wir können ehrlich miteinander sein und es hat natürlich allerhand positive Auswirkungen. Wir hatten dann gesehen auch, dass es wichtig ist, gut zu kommunizieren. Das eine ist da, lieber ein bisschen mehr zu kommunizieren als weniger, um auch Missverständnisse zu vermeiden. Und wir hatten uns 2 Sprüche angeschaut im Buch der Sprüche. Da hat es zum einen geheißen, es ist gut, klar und aufrichtig zu kommunizieren, miteinander zu reden und auch freundlich im Ton, im Umgang miteinander. Und zuletzt hatten wir gesehen, dass du und ich genau diesen Jesus Christus, der an Weihnachten gekommen ist, dringend brauchen, auch in den Beziehungen, wenn wir kommunizieren, weil du und ich können es in unserer Kraft alleine gar nicht gut machen. Und letzten Sonntag hatten wir uns angeschaut, das Thema vom Umgang mit Konflikten. Und da hatte ich gesagt, das ist natürlich ein großes Thema, da könnte man eine eigene Predigtreihe daraus machen, aber wir hatten einen Aspekt uns angeschaut, und zwar den Aspekt deines und meines Herzens in ganz konkreten Konflikten und hatten uns angeschaut, wenn jemand, du und ich oder auch andere, ein verändertes Herz haben versus ein nicht verändertes Herz haben. Wir hatten dann gesehen anhand der Josefs Geschichte, dass wenn Gott es schenkt, ein verändertes Herz zu haben, auch in ganz konkreten Konfliktsituationen, wenn Gott es schenkt und wenn du und ich auch alles dafür tun, eben die Dinge auch zu Jesus zu bringen, um Vergebung zu bitten, anderen zu vergeben, wenn du und ich ein verändertes Herz haben, dann sind ganz tiefe Beziehungen möglich, auch nach einem Konflikt. Und auf der anderen Seite, wenn dann noch nicht so ein verändertes Herz oder noch nicht so veränderte Herzen da sind, dann ist es so, dass man oft den Weg der Trennung geht oder vielleicht noch so ein bisschen nebeneinander herlebt, aber es nicht so wirklich tiefe, erfüllte, gute Beziehungen sind. Und heute schauen wir uns in diesem Rahmen das Fest der Liebe, wie Beziehungen gelingen, einen anderen sehr wichtigen Punkt an, den man wirklich braucht, um solche gute, erfüllte Beziehungen leben zu können, auch in der Beziehung mit Gott, aber auch untereinander. Und das ist, dankbar zu sein. Das klingt jetzt ganz einfach, dankbar zu sein. Und da gibt es einen Vers im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 5, da heißt es, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In dem Vers heißt es wohlgemerkt nicht, seid dankbar in vielen Dingen, sondern da heißt es dann im Griechischen, da steht wirklich da, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das ist natürlich zum einen etwas wirklich Herausforderndes, aber auch etwas Wunderschönes, etwas sehr, sehr Wichtiges, um eben in Beziehungen ganz anders erfüllt leben zu können. Wir werden uns 2 Hauptpunkte anschauen. Erstens, wozu nicht dankbar sein oder nicht Dankbarkeit führen kann. Wir werden uns ein paar Beispiele aus der Josefs Geschichte anschauen. Wenn du und ich nicht dankbar sind, wozu das führen kann. Und dann der 2. Hauptpunkt ist, wenn auf der anderen Seite du und ich wirklich dankbar bin, welchen Segen du und ich erleben können, beziehungsweise hier in der Geschichte vom Josef, wie Gott wirklich welchen Segen Gott in sein Leben hineingebracht hat. Warum? Weil er zutiefst ein Mann gewesen ist, der wirklich dankbar gewesen ist. Zunächst zum ersten Hauptpunkt, wozu Nicht-Dankbarkeit führen kann. Lass uns nochmals kurz ein bisschen überlegen. Die ganze Josefs-Geschichte ist eine großartige Geschichte. Da ist ein Bruder, der Josef, der hat 11 andere Brüder. Der Vater bevorzugt den Josef, was natürlich immer eine schlechte Idee ist, wenn ein Elternteil ein oder bestimmte Kinder bevorzugt. Die anderen Brüder werden entsprechend neidisch auf den Josef. Sie fangen sogar an, ihn zu hassen. Und dann beschließen sie, dass sie ihn töten wollen. Letzten Endes verkaufen sie ihn, Anführungszeichen, nur in die Sklaverei nach Ägypten. Josef verbringt unter anderem 2 Jahre im Gefängnis. Und dann greift wieder Gott ein und befreit ihn nicht nur, sondern er schenkt ihm einen sagenhaften beruflichen Aufstieg. Er wird zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Und Gott benutzt ihn letzten Endes als großen Verwalter in Ägypten dafür zu sorgen, dass genügend Vorräte angelegt sind, damit als die Hungersnot kommt, nicht nur die Menschen in Ägypten genügend zu essen haben, sondern sogar auch andere Menschen aus fernen Ländern versorgt werden können, inklusive diesen Brüdern von Josef, die ihn 20 Jahre früher in die Sklaverei verkauft haben und die jetzt entsprechend wieder in Ägypten 20 Jahre später vor Josef stehen. Das ist so die Geschichte vom Josef ganz kurz zusammengefasst. Und wir schauen uns jetzt den ersten Punkt an, wozu nicht dankbar sein führen kann. Ich lese nochmals die Verse im Kapitel 37, 3 bis 5. Und übrigens, wenn hier geschrieben wird Israel, das ist der Jakob gewesen. Also da nicht verwirren lassen, das ist der Vater von Josef und den anderen Brüdern. Da heißt es, Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Das heißt, wir sehen hier beim Israel bzw. Jakob, irgendwie war er nicht mehr so entsprechend ausreichend dankbar gewesen für die anderen zumindest 10 Brüder. Er hatte generell von seiner Lieblingsfrau Rahel, Benjamin, Josef waren die Söhne seiner Lieblingsfrau. Die anderen hat er nicht gleich behandelt wie den Benjamin und den Josef. Das heißt, aus irgendeinem Grund war der Jakob nicht gleichermaßen dankbar für die anderen, mindestens die anderen 10 Brüdern. Und da ist es mal gut, so einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, okay, natürlich gibt es Kinder, die vielleicht ein bisschen mehr begabt sind oder die ein bisschen cleverer sind oder die ein bisschen süßer sind oder was es auch sein mag als andere Kinder. Aber völlig egal, wie die Kinder sind, allein deshalb, weil Jesus Christus jedes einzelne Kind geschaffen hat, ist jedes Kind an und für sich sehr, sehr wertvoll. Und das heißt, wenn Gott dir mehrere Kinder schenkt, dann ist es wirklich undankbar gegenüber Gott und auch gegenüber den Kindern, wenn man bestimmte Kinder bevorzugt. Völlig egal, ob ein Kind vielleicht nicht so toll aussieht und nicht so begabt ist, es ist trotzdem in den Augen Gottes sehr, sehr wertvoll und es ist unheimlich wichtig, für jedes Kind dankbar zu sein und dann in der Gnade Gottes, eben mit diesem Jesus Christus, der an Weihnachten gekommen ist, dass du und ich mit diesen Kindern wirklich gleichermaßen umgehen, wirklich die gleiche Liebe zeigen, nicht ein Kind bevorzugen. Wozu hat es nicht dankbar sein hier geführt gegenüber zumindest den 10 anderen Brüdern? Es hat dazu geführt, wie wir gelesen haben, dass die anderen Brüder Josef Feind wurden. Und wir sehen dann im Vers 18, da heißt es, als der Josef gekommen ist, um nach den Brüdern, nach dem Rechten zu schauen, heißt es, als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander, seht, der Träumer kommt daher, so kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, so wird man sehen, was seine Träume sind. letzten Endes durch das Eingreifen von Ruben und auch von dem Juda wird letzten Endes der Josef Gott sei Dank nicht getötet, sondern er wird, Anführungszeichen, nur in die Sklaverei verkauft. Aber was wir hier sehen ist, dass es wichtig ist, auch für dich und mich in Beziehungen, dass wir uns nicht fokussieren auf die schlechten oder schwierigen Seiten eines Menschen. Das ist relativ leicht zu tun, sondern was wirklich wichtig ist, ist, auf die guten Seiten eines Menschen zu schauen und zutiefst dankbar zu sein. Ich verstehe, die 10 Brüder, die waren neidisch und sauer auf den Josef, warum der Jakob, der Vater, hatte ihn bevorzugt. Und der Josef, wir lesen, das haben wir jetzt heute nicht gelesen, aber im Text heißt es auch, dass der Josef manchmal ein bisschen gepetzt hat bei seinem Vater. Und dass er auch stolz gewesen ist. Also er hat dann auch so 2 Träume zum Besten gegeben, einfach ehrlich weitererzählt, wo die anderen Brüder sich vor ihm verneigen. Und nichtsdestotrotz, trotz diesen Punkten, die jetzt beim Josef nicht so besonders stark sind, ist es doch so, dass der Josef an und für sich ein ganz wertvoller Mensch ist. Und diese Brüder, die haben sich so fokussiert auf das Negative, auf das Schlechte, auf das, wo sie neidisch waren, auf das, wo sie einen Hass hatten, dass sie als seine eigenen Brüder bereit waren, den Bruder Josef in die Sklaverei zu verkaufen. Was bedeutet hat, im Normalfall haben sie den Josef nie mehr lebend wiedergesehen. Das muss man sich mal vor Augen halten. Sie waren dermaßen undankbar für ihren Bruder, der ja trotz seiner Schwächen ein sehr, sehr wertvoller Mensch gewesen ist. Aber sie fokussieren sich so auf diesen Neid, auf das, wo sie wirklich einen Hass entwickeln. Sie sehen nur noch das Schlechte in Josef und sind dann bereit, den Bruder im Prinzip in die Sklaverei zu schicken und ihn wahrscheinlich zeitlebens nicht mehr zu sehen, wenn nicht Gott entsprechend eingegriffen hätte. Wie wichtig ist es, dass du und ich im Umgang mit anderen Menschen uns nicht fokussieren einfach nur auf das Schlechte, sondern wirklich sagen, Herr Jesus Christus, danke für diesen Menschen ganz konkret. Er oder sie hat auch so viele gute, wertvolle Seiten. Ich will nicht nur auf das Schlechte schauen. Ich will ganz bewusst Jesus Christus, der an Weihnachten gekommen ist, um Leben zu verändern, sagen, Herr Jesus, danke für all das Gute im Leben dieses Menschen und das, was er auch an Wertvollem wirklich mitbringt. Und eine Sache, die ich in meinem Dienst als Pastor immer wieder gesehen habe, ist, wenn ein Mensch für jemand anders einfach partout nicht dankbar ist und wenn dann vielleicht, sagen wir mal, noch ein Konflikt dazu kommt oder man lange Zeit nicht redet, etwas, was ich immer wieder mit Erschrecken festgestellt habe, ist, dass in den Köpfen von Menschen andere Personen, andere Menschen oder auch ein bestimmter Mensch oder eine bestimmte Frau wirklich langsam zu einer Karikatur wie zu einem Monster wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich habe das immer wieder erlebt, dass jemand hier eine Person über jemand anders undankbar ist, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten und man redet nicht und so weiter. Und dann im Kopf dieses Menschen wird diese andere Mensch, diese andere Person wie zu einem Monster. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Manchmal habe ich das erleben dürfen, dass dann nach Jahren man wieder zusammengekommen ist. Teilweise nach 20 Jahren hat man sich zum ersten Mal wieder gesehen und in die Augen geschaut und miteinander geredet. Und dann ist diese Person hier aufgefallen, so schlimm, wie ich eigentlich im Kopf hier gedacht habe, dass diese Person ist, so schlimm ist sie gar nicht. Diese Person hat sogar manche gute Seiten, beziehungsweise manchmal habe ich es erlebt, dass dann die Menschen gesagt haben, ich habe gar nicht deine Sichtweise verstehen können. Ich habe mich nur auf das eine total fokussiert, das total negativ gesehen. Es ist so wichtig, dass du und ich dankbar sind für den anderen und eben nicht nur auf das Negative, die schwierigen, die herausfordernden Seiten schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, was ich hier beschreibe mit Karikatur und Monster, aber das ist erschreckend. Wenn man zusammenkommt, dann merkt man, so schlimm ist die andere Person gar nicht. Und wir sehen dann zum Beispiel hier im Kapitel 39, das ist auch etwas ganz Typisches, was man im realen Leben sehr deutlich sieht. Ich lese nochmals die Verse 7 bis 9 im Kapitel 39. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau, das ist von dem ägyptischen Finanzminister mit dem Namen Potiphar, bei dem der Josef eine Zeit lang dienen durfte, dass sich seines Herrn Frau, also von dem Finanzminister, ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Er weigerte sich aber und sprach zu ihr, siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Was wir hier sehen, ist etwas ganz Typisches, was ich als Pastor auch immer wieder erlebt habe. Hier ist eine Frau, die Frau vom ägyptischen Finanzminister, der es äußerlich sicher sehr gut gegangen ist. Und aus irgendeinem Grund ist sie undankbar geworden vor den Potiphar und hat beschlossen, ich möchte mich zu Josef legen und die Ehe brechen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich ein junger Pastor gewesen bin, ist ein Pastor mal auf mich zugekommen und wir hatten über verschiedene Dinge geredet und er hat gesagt, Steffen, weißt du, was ich erlebt habe in meinem Dienst ist, bei Menschen, die Ehebruch begangen haben, was bei ihnen sehr, sehr typisch ist, ist, dass es Menschen sind, die zutiefst undankbar sind für ihren Ehepartner oder Ehepartnerin und die auch fast durch die Bank weg. Also er hat gesagt, im Prinzip könnte ich fast jeden Fall, und er hat viele Fälle erlebt im Laufe seines Berufslebens, hat er gesagt, ich könnte fast bei jedem sagen, dass eine gehörige Portion Stolz dahinter gesteckt ist und so diese Aussage im Grunde genommen, ich habe was Besseres verdient. Dieses undankbar zu sein, die Frau vom Potiphar war undankbar geworden, mit entsprechenden Folgen. Und wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an, welcher Segen fließen kann aus Dankbarkeit. Und da lese ich nochmals aus dem Kapitel 41, die Verse 14 bis 16. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen und sie ließen ihn eilends aus dem Gefängnis. Und er ließ sich scheren und zog andere Kleider an und kam hinein zum Pharao. Da sprach der Pharao zu ihm, ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Hier sehen wir wieder ganz arg schön, der Josef in der Gnade Gottes ist in vielen Punkten seines Lebens, auch durch die schweren Erfahrungen in der Sklaverei, auch im Gefängnis, ist er an vielen Punkten zu einem ganz demütigen Mann geworden. Und so sagt er auch ganz klar hier, er hatte wie gesagt einige Träume vorher auslegen können und er sagt aber jetzt hier, das steht nicht bei mir. Oder er auf Deutsch, ich kann das gar nicht aus meiner Kraft heraus, dass ich Träume deuten kann. Das kann letzten Endes nur der lebendige Gott tun und er kann es mir schenken, dass ich Träume verstehen kann und verkünden kann. Das heißt, der Josef, der wusste sich selber sehr gut einzuordnen. Er wusste genau, wer ist, seine Stärken und Schwächen. Er war ganz realistisch genug zu wissen, Träume deuten kann er unabhängig vom lebendigen Gott nicht. Und er war dankbar dafür gewesen, dass Gott ihm das immer wieder geschenkt hat. Und dann sehen wir beim Josef, dass in diesem Fall, wo er so dankbar und demütig gewesen ist, dass Gott ihn nicht nur befreit hat aus dem Gefängnis, sondern eben diesen sagenhaften beruflichen Aufstieg geschenkt hat. Und wir sehen dann ein bisschen später im Kapitel 41, da heißt es dann im Vers 50, und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam. Die gebar ihm Asena, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück. und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Wir sehen hier wiederum, obwohl der Josef wirklich harte Sachen erlebt hat in seinem Leben, er war gerade auch Gott gegenüber zutiefst dankbar. Und er hat gesagt, hier in diesem Land in Ägypten, Gott hat mich mein Unglück vergessen lassen und er hat mich sogar mehren lassen. Und Gott hat ihm den Segen geschenkt, dass er zwei gesunde Kinder haben durfte. Und er hat ganz bewusst diese Namen Manasse und Ephraim ausgewählt. Und wir sehen dann im Kapitel 45 Josef, der ganz, ganz leicht menschlich hättest du und ich verstanden, wenn er durch das, was die Brüder gemacht haben, wenn er wirklich ein Mann gewesen wäre, der innen drin so eine Wurzel der Bitterkeit gehabt hätte. Aber das hat er nicht gehabt. Ich lese nochmals diese vier Verse, weil die sind wirklich großartig. Kapitel 45 ab Vers 4 bis 8. Wie gesagt, es geht darum, zu welchem Segen dankbar sein, Dankbarkeit führen kann. Und hier spricht der Josef. Das ist 20 Jahre später. Die Brüder stehen vor ihm, brauchen Essen und er gibt sich ihnen zu erkennen. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Das heißt, Josef, der war nicht geprägt worden in diesen 20 Jahren von Bitterkeit und Zorn. Jeder hätte es menschlich verstanden, wenn er bitter gewesen wäre. Er war nicht geprägt von Bitterkeit und von Zorn. Und er hatte auch kein Bedürfnis, Rache zu üben gegenüber seinen Brüdern, sondern er war Gott gegenüber zutiefst dankbar für seine Lebensführung. Josef war dankbar für diese schwierige Lebensführung. Da hat auch dazugehört, wie gesagt, dass er in die Sklaverei verkauft wurde. Da hat dazugehört, dass er 2 Jahre im Gefängnis war. Und Josef war in seinem Herzen tief innen drin kein bitterer Mann gewesen. Im Gegenteil, er war ein Mann voller Demut und voller Dankbarkeit. Er hat es aus der Hand Gottes angenommen. Diese Lebensführung ist Gott dankbar gewesen. Und in seinem Fall durfte er 20 Jahre später, das ist natürlich dann auch der Segen, auch erleben, warum Gott das hatte alles so laufen lassen. Du und ich sind noch nicht immer so weit, dass wir das schon sehen. Der Josef kann hier erkennen, gerade weil all das so gewesen ist und Gott das so geführt hat, deswegen haben sie jetzt etwas zu essen in der Hungersnot und sie können überleben. Und Josef ist zutiefst dankbar für seine Lebensführung, so wie Gott ihn geführt hat. Und ich habe vorhin diesen Vers benutzt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch. Und ich weiß, das ist in einigen Punkten in unserem Leben wirklich echt schwierig zu sagen, hey, ich möchte wirklich auch hier dankbar sein. Aber das ist auch etwas, wo Jesus Christus auch an Weihnachten dich und mich herausfordert. Überleg dir das mal, wo sind Dinge in deinem Leben vielleicht aktuell oder in der Vergangenheit, wo du sagst, Herr Jesus, mein menschliches Denken neigt nicht sofort dazu, jetzt hier gleich dankbar zu sein, aber in der Kraft des Heiligen Geistes will ich ganz bewusst sagen, die Dinge sind nicht nur zufällig so gelaufen, sondern ich will auch ganz konkret diese Sache oder das oder jenes, egal was es sein mag, möchte ich zu dir, Herr Jesus Christus, bringen und das Kreuz legen und sagen, Herr Jesus Christus, letzten Endes bin ich sogar dankbar dafür. Und das ist letzten Endes nur möglich, wenn du und ich in der Gnade Gottes gottzentriert leben. Menschlich wird das nicht funktionieren. Menschlich wird in deinem Herzen alles Mögliche hochkochen und du sagen, so geht's doch nicht. Aber je mehr du und ich auf diesen Jesus Christus schauen, der an Weihnachten gekommen ist, wirklich Jesus zentriert, Gott zentriert den Fokus auf Jesus, so wie es im Hebräerbrief unter anderem steht, wirklich, dass wir aufsehen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, auf diesen Jesus Christus zu schauen und natürlich geprägt zu sein von seinem Wort, vom Gottesdienst, Bibellesen, Gebet und so weiter, immer wieder den Blick auf Jesus zu haben, das kann dich und mich zu zutiefst dankbaren Menschen machen, auch in Lebensführungen, die nicht einfach sind. Aber das sind oft diese Dinge, die letzten Endes Gott ganz besonders benutzt, um seine Gnade wirklich kräftig und mächtig zu machen in deinem und meinem Leben. Und so sehen wir dann beispielsweise, ich hatte schon gelesen, diese Stelle, als die Frau vom Potiphar sich zum Josef legen will. Und Josef ist auch hier in der Situation einfach ein zutiefst dankbarer Mensch für all das, was Gott ihm beim Potiphar geschenkt hat. Die ganze Verantwortung, und er sagt, Gott hat mir ganz bewusst all das gegeben. Potiphar hat mir nichts vorenthalten, außer du, weil du bist die Frau meines Herrn. Wie könnte ich solch ein Übel tun und gegen Gott sündigen? Da sehen wir, durch die Dankbarkeit heraus ist Josef ein Mann. Und übrigens, ich bin ziemlich sicher, dass diese Frau von Potiphar ziemlich gut ausgesehen hat. Da kann der Josef trotzdem hinstehen und sagen, so ein Übel tue ich nicht. Warum? Ich bin dankbar für die Lebensführung Gottes und ich möchte auch jetzt in dieser Versuchung für meinen Herrn und Heiland Jesus Christus leben. Und wir sehen dann auch entsprechend, das ist eine sehr schöne Stelle, in Kapitel 46, das ist die Stelle, als der Jakob dann nach Ägypten kommt. Und da heißt es, ich lese den einen Vers mal nochmals vor, das ist die Stelle im Lande Goshen, das gehört zu Ägypten. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel bzw. Jakob entgegen nach Goshen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Halse. Und es ist nur eine deutsche schwache Übersetzung. Im Hebräischen ist es extrem stark. Man sieht es manchmal, freut man sich am Flughafen, wenn Leute zurückkommen, die Leute umarmen sich und freuen sich riesig. Stellt euch mal vor, wie sich der Jakob gefreut hat. Er hatte gedacht, 20 Jahre lang sein Sohn ist tot, der Josef lebt. Josef sieht zum ersten Mal nach 20 Jahren seinen geliebten Vater Jakob wieder. Und sie liegen sich einfach in den Armen und sie haben lange geweint. Sie waren Gott so dankbar, dass sie dies erleben durften. Und wir wissen dann von späteren Versen, dass der Jakob noch 17 Jahre dort leben durfte. Und ich bin ziemlich sicher, dass das für Jakob wahrscheinlich die schönsten Jahre seines Lebens gewesen sind. Mit den Enkelkindern, wahrscheinlich auch mit Urenkelkindern und dort beim Josef gut versorgt und angesehen. Und wir sehen dann ganz am Ende der Josefsgeschichte im Kapitel 50, Vers 18, diesen bekannten Vers, als es heißt, als Josef zu den Brüdern sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das heißt, dankbar zu sein heißt nicht, dass wir die Dinge unter den Teppich kehren, nicht darüber reden und so weiter, sondern Josef sagt ganz klar, was ihr gemacht habt, war böse, es war Sünde. Gar keine Frage, aber selbst jetzt vertraut er auf die Lebensführung Gottes und sagt, ich bin dankbar, warum? Weil Gott hat es letzten Endes gut gemacht. Und das ist auch das, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Der Widersacher Gottes, der Teufel, der versucht, so vieles in deinem und meinem Leben kaputt zu machen und anzugreifen und Schwierigkeiten zu bringen. Und Jesus Christus, der große Sieger, er dreht es herum, das, was der Teufel nehmen wollte, um Dinge kaputt zu machen, zu zerstören. Jesus Christus nimmt es letzten Endes und macht etwas Großartiges, etwas Wunderbares daraus. Und das ganz Interessante ist, wenn du und ich in der Gnade Gottes wirklich zutiefst dankbar sein können gegenüber Gott, Wenn du dankbar bist gegenüber Jesus Christus, für all das, was los ist in deinem Leben, wenn du wirklich dankbar bist gegenüber Gott, auch für die Lebensführung, dann kannst du auch zutiefst dankbar sein gegenüber anderen Menschen. Das hängt wirklich miteinander zusammen. Du kannst dankbar sein gegenüber Gott, dann kannst du auch Dankbarkeit zeigen gegenüber Menschen, die eben noch nicht perfekt sind, die ihre Stärken und ihre Schwächen haben, die gute Seiten haben und sündhafte Seiten. Aber weil du zutiefst geprägt bist von der Dankbarkeit Gottes gegenüber, kannst du bei nicht perfekten Menschen trotzdem eine ganz tiefe Dankbarkeit zeigen, an den Tag legen. Und das wiederum ermöglicht es dir, dass du überhaupt anderen Menschen zutiefst lieben kannst. Und natürlich auch, wenn du und ich, Jesus Christus, wirklich zutiefst dankbar sind. Das ermöglicht eine ganz, ganz tiefe Liebesbeziehung mit Jesus Christus. Wenn da keine Wurzel der Bitterkeit steht zwischen dir und Jesus, sondern du sagst, Herr Jesus, auch wenn ich nicht alles verstehe, ich bin dir trotzdem dankbar und ich vertraue dir. Und das ist genau auch die Einladung an Weihnachten. Toll, dass wir dieses Fest feiern dürfen, Weihnachten. Das ist einfach die Erinnerung daran, dass der lebendige Gott Jesus Christus sich erniedrigt hat, in die Welt gekommen ist. Das ist doch ein Anreiz, dankbar zu sein. Zu wissen, Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen, für dich und für mich. Ich möchte dir Mut machen, auch jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, nimm dir die Zeit wirklich, sei es in der Bibel, die Weihnachtsgeschichte zu lesen oder einfach niederzuknien, zu sagen, Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du dann auch so konsequent den Weg an Ostern ans Kreuz gegangen bist, für mein Leben wirklich auch für mich gestorben bist, stellvertretend für meine Schuld und Sünden und einfach inmitten von diesem ganzen Advents- und Weihnachtstrubel den Blick auf Jesus Christus zu haben und zutiefst dankbar zu sein, egal ob du jetzt alle Weihnachtsgeschenke super einpacken kannst oder nicht, wirklich Jesus Christus gegenüber dankbar zu sein und dann in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, andere Menschen gegenüber dankbar sein zu können und lieben zu können, und dann aber auch mutig zur Ehre von Jesus Christus zu leben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns auch diese wertvollen Geschichten im Alten Testament schenkst. Und du weißt ja, dass Dankbarsein schön klingt und teilweise auch einfach klingt, aber in ganz konkreten Situationen und auch Beziehungen teilweise ziemlich schwierig ist. Und so möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen hier und auch bei der Gospel Church insgesamt, dass du uns das schenkst, Herr Jesus, dass wir dir gegenüber, auch in den Lebensführungen, die nicht einfach sind, dass wir dir gegenüber total dankbar sind. Sei dankbar in allen Dingen. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du das herumdrehst, dass du dich zeigst als der Mächtige, als der große Sieger überhaupt. Dreh es so herum, dass wir im Herz, in der Tiefe unseres Herzens gespannt sind zu sehen, was du daraus machen wirst. Und so schenk uns jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, dass wir mit einer ganz großen Dankbarkeit dir gegenüber leben, aber auch gerade dadurch anderen Menschen dankbar sein können und deine Liebe, deine Gnade in ihr Leben hineinbringen können. Amen.